Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5 von Friedrich von Schiller und Christian Gottfried Körner, 1793. Jena, den 11. Januar 1793. Tausend gute Wünsche zum neuen Jahr, lieber Körner, und uns allen viel frohen Mut und Gesundheit. Mit mir geht es jetzt beim Eintritt der gefährlichen Zeit noch ganz erträglich, und eine Beschäftigung, die mich äußerst interessiert, erhebt mich über alle körperliche Bedrückungen. Oft wünsche ich, dass mir meine Gesundheit auch nur so lang bleiben möchte, bis dieser Kallias geendigt ist. Du wirst deine Freude daran erleben, denn es wird mit mir heller mit jedem Schritt. Noch ist gar nichts Schriftliches geordnet, sonst hätte ich dir schon etwas daraus vorgelegt. Besitzest oder weißt du wichtige Schriften über die Kunst, so teile sie mir doch mit. Burke, Sulzer, Webb, Mengs, Winkelmann, Home, Batteu, Wood, Mendelssohn, nebst 5 oder 6 schlechten Kompendien besitze ich schon, aber über einzelne Künste und besondere Fächer aus derselben möchte ich gerne noch mehrere Schriften nachlesen. Besonders aber wünschte ich eine oder einige Sammlungen der besten Kupfer von Raphael, Correggios und anderen Stücken, wenn sie nicht zu hoch kämen. Weißt du mir vielleicht einige zu nennen? Auch über Architektur möchte ich gar zu gern ein gutes Buch. An musikalischen Einsichten verzweifle ich, denn mein Ohr ist schon zu alt. Doch bin ich gar nicht bange, dass meine Theorie der Schönheit an der Tonkunst scheitern werde. Und vielleicht gibt es einen Stoff für dich, sie auf die Musik anzuwenden. Wenn wir uns auf Ostern in Leipzig zusammenfinden sollten, so will ich dich damit bekannt machen. Die Post geht. 1000 Grüße an dich, Minna, Dorchen und Emma, von uns allen, inklusive meiner Schwägerin. Dein S.